Und ich hoffe, ihr steinigt mich nicht dafür. Ich habe es mir lange überlegt. Wir sollen dich nicht steinigen? Na, warten wir doch erst mal ab, was du zu sagen hast. Richtig. Danach können wir immer noch überlegen, ob wir zu den Steinen greifen. Sehr witzig. Aber mir ist nicht zum Lachen zumute. Ich glaube, ich bin einer wirklich schlimmen Geschichte auf die Spur gekommen.